Ich habe heute ein besonderes Thema. Die Predigtreihe geht weiter. Die Folge, was wir haben, Change. Wir brauchen Veränderung. Ich brauche Veränderung, du brauchst Veränderung. Anastasia braucht Veränderung, meine Frau braucht keine Veränderung, sie ist schon perfekt. Doch? Okay. Anna, brauchst du auch Veränderung? Ich glaube, jeder von uns. Amen. So, und wir möchten über ein Thema sprechen, was mich in der letzten Zeit besonders bewegt. Gib den Fakes keine Chance in deinem Leben. Gib den Fakes keine Chance. Weißt du, dass unsere Welt voller Fakes ist? Fakes sind überall. Und ich war vor kurzem in einem Laden mit Bildern und habe mir tolle Ölbilder angeschaut. Ich dachte, das wären Ölbilder. Ölmalerei, ja, kennt ihr? Mit Pinsel. Und ich schaute auf die Bilder und ich schaute auf den Preis und ich verstand, etwas stimmt hier nicht. Weil der Preis war viel zu billig. Und ich weiß, was die Ölgemälde kosten. Und dann schaute ich mir die Bilder ganz genau an. Ich hatte ja Brille. Ich habe Brille. Okay? Und ich schaute und ich sah tatsächlich, wie eine Ölmalerei ausschaut. Mit ganzen Pinseln, Rillen und so weiter. Das war wie 99% echt. Und dann kam ich zu einem jungen Mann. Wir hatten wir haben ihn besucht. Und wir saßen am Tisch und er erzählte mir, er macht genau diese Bilder. Er ist selbst so ein Künstler. Und dann hat er mir erzählt, hey, das sind alles Fakes. Ich selbst, sagt er, mache solche Bilder und ich weiß, wie das produziert wird. Das sind Fakes. Okay, und da war ich natürlich platt. Und weißt du, das ist wirklich so, du kannst von irgendeinem Teil ausgehen, dass das echt ist, zum Beispiel eine Uhr, aber das ist ein Fake. Eine Fake-Uhr. Die ganze Filmindustrie heute ist ein lautes, komplettes Fake. Die Kämpfe, die da gemacht werden. Und du schaust zu und sagst, ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Aber das ist ein Fake. Weißt du, die Liebe, die da gezeigt wird, das ist ein Fake. Die Menschen sitzen am Fernsehen und heulen. Ja, wie konnte er sie verlassen? Aber du weißt, das ist ein Fake. Obwohl jeder weiß, dass es eigentlich nur ein Theater ist, trotzdem weinen die Menschen am Fernseher. Millionen von den Frauen und Männern sitzen da, schauen irgendwelche blöden Serien an und heulen noch dazu. Komisch, ne? Also Fakes gibt es wirklich, vor allem im materiellen Bereich. Aber Leute, es gibt genug Fakes auch im geistlichen Leben. Auch in der geistlichen Welt gibt es viele Fakes. Und weißt du, wo die Fakes überhaupt sich lohnen? Da, wo es Wert macht. Okay? Es gibt kein Fakes von irgendeiner Puppe, sondern es gibt Fakes nur von irgendwelchen Wertsachen. So, auch im geistlichen Leben gibt es so viele wertvolle Dinge. Zum Beispiel dein Glaube. Und es gibt Fakes vom Glauben. Es gibt Christen, die Fakes sind. Es gibt Leute, die irgendein Blödsinn erzählen und das für die Wahrheit ausgeben. Also Wahrheit, Fakes. Und wir stehen in der Gefahr, Fakes zu kaufen, Fakes zu nehmen, aber auch Fakes zu produzieren. Und diese Gefahr umgibt uns. Und William Booth, das ist der Gründer von der Heilsarmee, vor 200 Jahren, er sagte von der letzten Zeit, von der Zeit, wo wir jetzt gerade uns befinden, und er sagt, dass die letzte Zeit von besonderen Versuchungen heimgesucht wird, und das sind Christenheit ohne Christus. Christenheit ohne Christus, das ist ein Fake. Ihr Lieben, es gibt auch Vergebung ohne Buße heutzutage. Das ist ein Fake. Es gibt keine Vergebung ohne Buße. Aber viele, sogar Prediger, sagen dir, hey, du musst nicht Buße tun, Gott vergibt dir bereits schon alles, auch ohne Buße. Das ist ein Fake. Himmel ohne Hölle. Man predigt Himmel, aber nicht die Hölle. Man predigt über Gott, aber nicht über den Teufel. Was ist das? Das ist ein Fake. Fälschung. Gibt es nicht. In der Tat gibt es nicht. Und einmal sagte Gott zu einer Gemeinde, du liest es in Offenbarung, Kapitel 3, du denkst, du bist reich. Du denkst, du hast alles. Du meinst, du hast schon wirklich alles begriffen. Aber in Wahrheit bist du bettelarm. So, das war eine ganze Gemeinde, ein komplettes Fake. Wow. Und das Problem war, die haben das gar nicht erkannt. Verstehst du? Es ist eine Sache, wo du verstehst, du hast ein Fake, aber andere Sache, hey, du denkst, das ist echte Sache, aber das ist ein Fake. Zum Beispiel, viele haben Taschen von Prada, Damentaschen. Prada, kennt ihr? Jede Dame kennt Prada. Oh, oder Michael Krops oder wie der heißt. Und dann trägt die Dame eine Tasche und da steht Prada drauf. Oh, und dann sagt, guck mal, Prada. Aber sie weiß doch, dass sie diese Prada-Tasche in der Türkei für 20 Euro gekauft hat. Und das weiß sie, aber die Nachbarin nicht, okay? Und da kann man stolz sein auf so eine Tasche, so eine blöde Tasche, okay? Aber jetzt andersrum, eine andere Sache. Stell dir vor, du hast in der Türkei eine Tasche gekauft, aber für 600 Euro. Man hat dir gesagt, das ist echt. Man hat dir sogar Echtheitszertifikat gegeben. Aber dann kommst du nach Deutschland, gehst in ein Damentaschengeschäft und fragst den Verkäufer, ist das echt? Der schaut es und sagt, liebe Dame, man hat euch besch. Ja, du hast etwas ausgegeben, Geld ausgegeben, aber für nichts und niemand. Also das ist einfach ein Fake gewesen. Und ich denke, da würdest du gleich nach Türkei losfliegen und dann mal ein vermöbeln wollen. Was für eine Täuschung, so ein Ärgernis, zu denken, man hat etwas, man hat auch dafür bezahlt, aber das ist nicht echt. Und so kommt man in den Himmel, und das wird, da wird es ernst, wenn man in den Himmel ankommt und meint, man ist gerettet, und plötzlich stellt man fest, Gott sagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich gar nicht. Wer bist du? Oh, das ist aber wirklich eine Enttäuschung. Und der Mensch glaubte tatsächlich auf der Erde, dass er gerettet ist, weil der Prediger da vorne gesagt hat, du bist gerettet, ey, du musst nicht Buße tun, egal wie du bist, Gott liebt dich, du kommst sicher in den Himmel. Und so tausende von Christen heute sitzen rum und applaudieren und sind so begeistert. Du brauchst keine Buße, du brauchst keine Heiligung, du komm einfach so, wie du bist, Gott liebt dich. Wow, schöne, schöne Aussicht auf den Himmel. Und eines Tages stirbt man, landet man in der Hölle. Überraschung. Jesus sagt, es werden viele eine böse Überraschung erleben, wenn sie in den Himmel ankommen. Er sagt, es werden Menschen da sein und rumschreien im Himmel und sagen, Herr, ich habe dich doch gekannt. Ich habe doch dein Wort gehört. Du hast doch in unserer Kirche gepredigt und so weiter. Ah, okay. Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Also was ist das? Das ist ein Glauben-Fake. Christen-Fake. Und Gemeinde-Fake. Nicht überall, wo Glaube steht, ist Glaube drin. Amen. Hörst du? Und wie sieht ein echter Glaube aus? Ich habe euch eine PowerPoint mitgebracht und da können wir sehen, wie ein echter Glaube aussehen kann. Und das ist, wie unser Glaube wachsen soll. Unser Glaube soll wachsen in drei Richtungen. Das nächste Bild. Da ist eine bestimmte Richtung in deinem Glauben. So, und dieser Glaube sagt, Gott im Himmel. Gott ist im Himmel. Amen. So, da beten wir. Unser Vater, der du bist, im Himmel. Ja? Gott ist im Himmel, eindeutig. Und das ist der Aspekt vom Glauben. der einfachste Aspekt. Und wir wissen, er ist der alleinige Herrscher über die Erde und über den Himmel, Gott im Himmel. So, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es zweiter Aspekt vom Glauben, das ist der Glaube an Gott in mir. Okay, jeder Christ muss wissen, Gott ist im Himmel, aber Gott ist auch in mir, in dir. Amen. Gott in mir, Christus in euch, sagt Apostel Paulus. Okay, das ist aber etwas schwieriger Aspekt vom Glauben, denn jeder Gläubiger, jeder Christ kann sagen, Gott ist im Himmel, aber nicht jeder Christ kann behaupten, ey, Gott ist in mir. Und es wird schwierig, wenn zum Beispiel ein Nachbar sagt zu dir, hey, Gott ist in dir? Ja, Gott ist in mir. Dann bete für meine Heilung, komm, mach etwas. Gott ist in dir, dann mach was, damit ich auch das spüre, dass Gott in dir ist. Okay, und dann hast du ein Problem, falls du das nicht verstehst. Dritter Aspekt vom Glauben, das ist wohl der schwierigste Aspekt, Gott im Nächsten. Ja, und für viele ist dieser Glaube wohl der schwierigste, zu glauben, dass Gott auch in deinem Nachbarn, in deinem Nächsten ist. Und unser Glaube wird wachsen erst dann, wenn er in alle drei Richtungen wachsen kann. Und das ist auch eine falsche Art, wo Menschen als Huru angesehen werden. Nochmal zurück, Gott im Nächsten, wo Menschen auch angebetet werden, wo die Leute kommen und sagen zu einem Leiter, hey, komm, bete für mich, ich brauche deine Gnade, deine Unterstützung und so weiter. So, das wäre auch falsch. Okay? Und du siehst es, wenn zum Beispiel ein Mensch nur an Gott im Himmel glaubt, das ist eine Religion. Ja, Gott im Himmel, aber was hat er mit dir zu tun? Hier, ist er in deinem Leben? Okay, dann wird es zu einer Religion. Zweiter Aspekt, wenn der Mensch glaubt nur an Gott in mir, Gott ist in mir, das ist ein Egoismus, wo die Menschen nicht korrekturfähig sind. Die sagen, ja, Gott ist in mir, alles andere ist mir egal. Ist doch wurscht, was da noch der Nächste sagt. Dann wäre es total falsch. Und wenn der Mensch glaubt nur an Gott im Nächsten, das wird auch ein Problem. Dann weißt du, nur in dem Nächsten ist Gott, nur in diesem Leiter, oh, nur in diesem Prediger ist Gott. Dann hast du auch ein Problem, weil das wird ein Personen- oder Fanclub. So, und ich glaube, dass Gott in dir ist. Ich glaube auch, dass Gott in mir ist und ich glaube, dass Gott im Himmel ist. Amen. Und da wächst dein Glaube in diesen drei Richtungen. Du musst wissen, er ist der Herrscher über Himmel und Erde. Ja, und er ist in dir, er ist in mir, wenn du natürlich von neuem geboren bist. Und drittens, er ist in deinem Nächsten, im Bruder und Schwester neben dir. Amen. Gib ihm einen großen Applaus. Das ist echter Glaube. Halleluja. Und da können wir unterscheiden, ob das fake ist oder echt ist. Und es gibt auch so große Enttäuschung bei vielen Menschen, wo sie in ihrem persönlichen Leben fake entdecken. Und diese Enttäuschung kann man nennen fake von der Liebe. Liebe fake, okay? Und viele, viele Menschen haben das erlebt. Sie dachten, diese Liebe sei echt in ihrem Leben. Und dann entdeckten sie plötzlich, nein, ich bin nicht der Einzige in seinem Leben. Ich bin nicht der Einzige in ihrem Leben. Und das wäre, das ist auch ein totaler Fake. Eine Ehe ohne Treue. Was ist das? Ein Fake. Man denkt, man hat eine Ehe, man glaubt an eine Liebe. Und trotzdem ist es ein Fake, Liebe als Fake. Wow, das ist schrecklich. Und Prüfungen sind wichtig hier. Liebe muss geprüft werden, Leute. Glaube muss geprüft werden. Hörst du? Glaube muss geprüft werden. Liebe soll geprüft werden. Ob das nur Schmetterlinge im Bauch sind, die wegfliegen nach kurzer Zeit, oder ob das doch die Liebe ist. Deswegen prüft Gott und lässt auch die Prüfungen zu. Halleluja. Danke, Jesus, für Prüfungen. Sag bitte laut. Danke, Jesus, dass du unseren Glauben prüfen lässt. Weißt du, wie man prüfen kann, ob eine Rolex echt ist? Du gehst in den Laden, nimmst die Rolex und schmeißt sie auf den Boden. Okay, und sobald der Verkäufer in Ohnmacht fällt, weißt du Bescheid, das ist echt. So, wenn es was kostet, dann weißt du, oh, okay, das ist tatsächlich echt. Und lass deine Liebe prüfen, wenn das echt ist, wird es was kosten. Es wird kosten. Ehe, Liebe, Beziehung, die wird überdauern, über viele Schwierigkeiten. Und Gott ist die Liebe, sagen wir, und das ist die Wahrheit. Gott ist die Liebe im Original. Amen. Original. Und er hat es bewiesen. Er hat es sich was kosten lassen. Er hat sein Leben für uns gegeben. So, das ist die Wahrheit. Das ist der Zertifikat von Echtheit. Und viele Menschen, gerade diese Liebe, Gottes Liebe, verstehen als ein Fake. Die schauen, hören das. Oh, Gottes Liebe, okay. Und das ist für sie wie ein Luftschloss, so wie ein Märchen, ein Phantom. Aber ich kann doch nicht, ich spüre, ich kann diese Liebe nicht spüren. Aber diesen Menschen, diesen Mann, diese Frau, okay, das ist vielleicht echt. Ne? Und sie suchen nach menschlicher Liebe, eine nach dem anderen, und entdecken, das ist ein Fake gewesen, das ist ein anderes Fake gewesen, suchen immer noch weiter und werden fast immer enttäuscht. Denn jede menschliche Liebe hat ihre Grenzen. Amen. Und je näher du an Gott bist, desto echter wird deine Liebe. Je näher du an das Original kommst, desto echter wird deine Liebe. Und was noch wichtig ist, ich habe das festgestellt in meinem Leben auch, nächstes Bild, Fakes machen unglücklich. Hörst du? Fakes machen unglücklich. Einmal hat man mir eine Uhr geschenkt, eine richtige schweizerische Uhr. Aber die war aus der Türkei. Okay, sie war nicht ganz billig, aber sie war trotzdem etwas günstiger als normal. Und ich fühlte mich ein bisschen blöd mit dieser Uhr. Immer wenn ich sie angezogen habe, dachte ich, ist das ein Fake oder ist das kein Fake? Okay? Und weißt du, wenn du so rumläufst mit der Uhr und weißt gar nicht, ob das echte oder unechte ist, dann ist das irgendwie ein komisches Gefühl immer. Und so habe ich mich nicht lange so rumgequält. Wir gingen in ein Uhrgeschäft und ließen diese Uhr überprüfen von einem Uhrmechaniker. Und der schaute rein, der hat es aufgemacht und sagte, das ist ein Original. Okay, auch aus der Türkei kommen sogar Originale. So, und da kann ich wieder diese Uhr tragen, mit gutem Gewissen, mit gutem Gefühl. Und ich habe festgestellt, Fakes machen unglücklich. Jede Fälschung, man kann alles vortäuschen, aber es macht keinen Spaß, so zu leben, als ob. Und es macht keinen Spaß, nicht authentisch zu sein. Kann jemand einen Namen sagen? Es macht keinen Spaß, keine Freude. Und jemand sagte, ich gehe in die Kirche, ja, aber ich sehe, da sind so viele Heuchler. Ich gehe lieber nicht in die Kirche. Und dann sagte der Pastor, komm, lass dich nicht davon abhalten. Es gibt noch einen Platz für dich. Es gibt da noch einen Platz für dich. So, wenn du denkst, andere Menschen sind Heuchler, dann schau lieber erstmal in dein Leben hinein und dann werden wir etwas feststellen. Es macht keinen Spaß, die Schuld auf andere Menschen zu schieben und dann festzustellen, oh, okay, ich habe aber ein Problem. Es macht keinen Spaß, auf den Partner oder auf deinen Chef irgendeine Schuld zu schieben. Irgendwann wird man müde von dieser ständigen Schuldabschiebung. Und wem willst du etwas beweisen? Wem oder was wollen wir beweisen? Für was wollen wir etwas beweisen? Was zählt am Ende? Das ist das Wichtigste. Wenn du keine Fakes magst, dann sollst du original studieren. Okay? Original. Dann unterscheidest du, dann weißt du. Und wenn du die Wahrheit kennen willst, dann komm doch zur Quelle der Wahrheit. Komm gleich zum Original. Und das ist die Bibel. Amen. Also wenn du jetzt Wahrheit willst, dann höre nicht YouTube-Predigten, irgendwo, irgendjemanden. Das ist auch gut. Du kannst auch christliche Bücher zuhauf lesen. Bitteschön. Allerdings niemals original vergessen. Jeden Tag. Die Bibel. Schau mal, was der Original dazu sagt. Und viele vergessen heute das Original und lesen irgendwelche Kopien. Und manchmal gibt es richtige, gute Kopien, aber es gibt auch Fälschungen. Also wenn du Wahrheit willst, komm zum Original. Amen. So, wenn du Liebe erkennen willst, echte Liebe erkennen willst, dann geh zu Gott. Er ist die Liebe. Komm zum Original. Amen. Wenn du Glaube, echte Glaube erkennen willst in deinem Leben, dann schau auf geprüfte Menschen. Geprüfte Menschen. Nicht irgendwelche Plappertanten, okay, sondern schau auf geprüfte, bewiesene Menschen, die im Glauben schon länger da sind, die im Glauben schon etwas durchgestanden haben, deren Leben das bezeugt, was sie sprechen. Dann hast du echten Glauben entdeckt. Und irgendwann wird man müde, nicht authentisch zu sein. Deswegen lass uns dieses Theater vergessen. Amen. Wir sollen authentisch leben. Und jeder Mensch sagt, versteht ihr mich nicht? Jeder Mensch sagt, Amen. Jeder Mensch sagt, Amen. Amen. Es gibt eine Sehnsucht nach Veränderung in uns. Und lass uns jetzt auch über Veränderung nachdenken. Echte Veränderung. Gott hat uns diese Sehnsucht in uns hineingelegt. Wir möchten verändert werden. Und jeder von uns verändert sich auch. Ich war vorgestern in einem Friseursalon. So habe ich mich auch ein bisschen verändert. Okay. Und jeder von euch möchte sich verändern lassen. Outfit, Haarfarbe, Möbel, Wohnort. Wir versuchen sogar unseren Partner zu verändern, immer wieder. Okay, aber schau jetzt nicht links und rechts. Okay, schau lieber auf dich. Aber mit all diesen Versuchen kratzen wir nur an der Oberfläche und wir merken, das sind keine echten Veränderungen. Du hast dich nur kurzfristig poliert, dein Gesicht poliert, dein Image poliert, aber innen drin bist du immer noch derselbe und eine echte Veränderung geschieht von oben, vom Himmel. Eine echte Veränderung geschieht vom Himmel. Und Jesus sagte einmal, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Ihr müsst. Wenn ihr in den Himmel kommen wollt, sagt Jesus, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Radikal. Sonst kommt kein Mensch in den Himmel, sagt Gott. Sonst kommt keiner in den Himmel. Nur diejenigen, die vom Neuen geboren werden. Und man kann die Leiche schminken, weißt du? Man kann die Leiche sehr hübsch machen. Ich habe manche Leichen gesehen und dachte, die sieht schöner aus als im Leben. Okay? Und du kannst eine Leiche schminken, aber es bleibt eine Leiche. So sagt Gott, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Es gab einmal einen Sänger in Deutschland, der hieß Udo Jürgen und das ist ein Schweizer gewesen und viele ältere Menschen kennen diesen Sänger. Die Facebook-Generation kennt natürlich nur Lady Gaga und den Justin Bieber, aber Udo Jürgen ist doch wurscht, aber der war mal ein Idol für Millionen von Menschen. Viele, viele Tausenden, vor allem Frauen, lagen ihm zu Füßen und er war so ein begnadeter, auch begabter Musiker. Aber was Millionen nicht wissen, dieser Mann hat seine Depressionen hinter der Musik versteckt. Und er hatte mehrere Selbstmordversuche gehabt in seinem Leben. Und er hatte immer 20 Frauen parallel in seinem Leben. Er war sexsüchtig. Dieser Mann war ein Idol für viele Millionen. Er sang von einer einzigen Frau, aber die gab es nie in seinem Leben. Und in seinem Ruhm war er leer, war verzweifelt. Das ist diese Leiche, die geschmückt ist. Und es gibt nichts in dieser Welt, was Gott ersetzen kann in deinem Leben. Hörst du? Kein Facebook-Profil mit 1000 Likes, kein volles Bankkonto, kein schönes Haus, kein Job, nicht mal dein Ehepartner kann Gott ersetzen in deinem Leben. Nur Gott kann es. Er erfüllt dich und er erfüllt uns wirklich voll. Und niemand ist für dein Glück verantwortlich. Das ist noch ein Gedanke, ganz, ganz wichtig für manche, die sagen, ich heirate, weil ich glücklich sein möchte. Schön, aber weißt du, wenn du deswegen heiratest, dann ist das Unglück bereits vorprogrammiert in deinem Leben. Und der andere wird auch unglücklich. Du heiratest, weil du glücklich bist. Dann bist du glücklich. Und der Mensch kann sich ohne Gott nicht verändern. Echte Veränderungen kommen nur vom Himmel. Lass uns einen Bibelvers anschauen, Sprüche 28, Vers 13. Da spricht der Salomo, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Willst du Gottes Erbarmen? Ja, ich will es auch. Wenn du wirklich Erfolg haben willst, und da sagt dieses Wort tatsächlich, Erfolg, und mit Erfolg, da meine ich nicht Geld, meine ich nicht Autos, meine ich nicht Haus, materieller Erfolg ist relativ, okay? Was nutzt einem eine Villa am Meer, wenn er da drin krank liegt? Da sollte lieber Einzimmerwohnung sein und dafür gesunder drin, Amen? Und Menschen, die noch nie Geld hatten, die denken tatsächlich, ja, wenn ich nur diese Kohle hätte, dann wäre alles pipifein in meinem Leben. Hätte ich nur noch ein bisschen mehr auf dem Konto, dann bin ich rundum zufrieden und erfüllt. Aber weißt du, was der Unterschied von reichen und armen Menschen ist? Der einzige Vorteil, was die Reichen haben, die haben schon erkannt, dass das Geld nicht erfüllt, dass das Geld nicht glücklich macht. Das ist der einzige Vorteil von den Reichen, weil die anderen, die meisten Menschen wissen es noch nicht. Aber Geld erfüllt dich nicht, die macht dich auch nicht glücklich. Okay, sie kann etwas leichter machen, das Geld kann etwas leichter machen in deinem Leben, aber es macht dich nicht glücklich, es vermag dich niemals zu erfüllen. Und andere versuchen ihren Erfolg in der Arbeit. Arbeit, schuften. Und sie rackern sich ab und arbeiten und arbeiten. Und sie kommen irgendwann an ihre Karriereleiter hoch. Und dann schauen sie runter und spüren, hey, ich bin aber noch nicht erfüllt. Oh, ich bin immer noch nicht glücklich. Und ich bin immer noch nicht der veränderte Typ, sondern ich bin immer noch derselbe. Und sie flüchten in die Arbeit und verlieren dabei ihre Familie, ihre Freunde. Und bitte nicht falsch verstehen, nicht sagen, ah, jetzt werde ich nichts mehr tun. Manche nehmen das gleich in eine andere Richtung. Nein, du beginnst mit Gott zu leben, du beginnst mit ihm dein Leben und dann tust du das, was er will. Erfolg beginnt in deiner Seele. Sag bitte Seele. Hier beginnt der Erfolg, in deinem Inneren hinein. Erfolg ist, wenn du Gottes Plan in deinem Leben lebst. Und der Salomo, der sagt es hier, wo ein Problem liegt in vielen Leben, die Sünden zu verheimlichen. Und er sagt, er war ja Multimilliardär. Und er sagt, solange du deine Sünden verheimlichst, wirst du keinen Erfolg haben. Und auch David, der war auch ein Multimilliardär. Und er hatte dieses Glück auch woanders gesehen als im Geld. Und lass uns das Psalm 32, 1 schauen. Wo ist das Glück, das wahre Glück? Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Schau mal, wo der Glück ist. Ich sagte David, freue mich, weil meine Sünden zugedeckt sind. Und was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aber aufdecken, wird Gott zudecken. Das ist eine krasse Wahrheit. Was wir zudecken, was wir verstecken, oh, okay, schau bitte nicht, schau nicht rein, das wird Gott aufdecken. Aber was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Wow. Und Gott will zudecken. Ihr Lieben, Gott möchte dich nicht bloßstellen. Er möchte nicht deine Scham allen Menschen zeigen. Er hat es auch von Anfang an nie gewollt. Seit Adam und Eva, als die sich bloß gefühlt haben, was hat er gemacht? Er hat ihnen Fälle gegeben. Ja, er bekleidete sie. Und jemand musste sterben für ihre Schuld. Ein Tier musste sterben für ihre Schuld, damit sie jetzt bekleidet sein konnten. Und die Liebe Gottes sagt, ich werde Preis für deine Sünden zahlen, damit du bekleidet sein kannst, damit deine Scham nicht mehr zur Schau gestellt wird. Und da fragte Petrus einmal, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Wisst ihr noch die vorletzte Predigt? Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und er spürte, dass er so cool ist, weil er bereit war, 7-mal zu vergeben. Und dann sagte Jesus, nein, du sollst immer vergeben. Nicht nur 490-mal, sondern 499, 999 und so weiter. Halleluja. Und wenn Gott das von uns verlangt, dann weißt du, er tut es auch für uns. Wenn er das schon von uns verlangt, dann ist er bereit, dasselbe zu tun. Meinst du das nicht? So, und Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihre Sünden bekennen, solange du Ausreden suchst, wirst du kein Gelingen haben. Okay, was wir zudecken, wird Gott aufdecken. Was wir aufdecken, wird Gott zudecken. Weißt du, dass alles ans Licht kommt? Eines Tages kommt alles, alles ans Licht. Und manchmal dauert es 5 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre. Aber bereits auf dieser Erde kommt es ans Licht. Manchmal in der Ewigkeit, aber auf jeden Fall wird es sichtbar. Und solange wir tun, als ob, solange wir nur vorgaukeln, irgendetwas zeigen, vorspielen, bleiben wir stecken. Aber alles, was wir aufdecken, kommt ans Licht und Gott sagt, ja, ich vergebe es dir. Sobald du sagst, Gott, ich habe es vermasselt, ich habe es komplett versaut in meinem Leben, ich bitte um Vergebung, da kommt Gott und sagt, hey, ich gebe dir die Vergebung. Ich gebe dir die Kraft zur Veränderung. Da kommt die echte Veränderung. Und unsere Kinder haben mal in ihrer Kindheit vielmal haben die Versteck gespielt. Und da gab es immer so, einer stand in der Ecke und zählte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die anderen haben sich in der Zeit versteckt. Kennt ihr das, ja? So, okay, und das Blöde aber war, dass es nicht viele Orte gab, wo man sich verstecken konnte. Entweder unter das Bett, Option 2, hinter die Tür. Okay, im Schrank, 3. Option. Ja, aber diese 3 Optionen und nicht mehr. Und so war das Spiel ganz leicht. Okay, und nach einiger Zeit war es den Kindern zu blöd einfach. Einfach zu blöd. Okay. Und so glaube ich auch, weißt du, wenn wir so vor Gott uns verstecken, ist das genauso blöd für unseren himmlischen Vater. Ja, und er schaut auf uns. Ja, ich sehe dich. Hi, hey, da bist du. Ja, ich sehe dich. Okay. Gott kennt dich. Du kannst dich niemals verstecken vor ihm. Amen. Sei nicht dämlich. Komm zu ihm und öffne alles und sag, hey Gott, du kennst mich in- und auswendig. Und wir machen es so oft vor ihm und vor anderen Menschen, dass wir irgendetwas vortäuschen und glauben, wir kommen davon mit unseren Ausreden. Nein, vergiss es, lass es. Und ich hörte in meinem Leben so oft irgendwelche Ausreden von Menschen. irgendwelche Schuldzuweisungen, immer wieder. Ich dachte, warum suchen die Menschen Ausreden? Warum? Weil sie spüren, es liegt doch an ihnen diese Schuld. Deswegen viel besser ist, die Freiheit zu suchen in der Wahrheit. Komm zu Jesus. Und da ist die echte Veränderung. Dann brauchst du aber Mut. Ja. Du brauchst auch Demut. Ja. Demut und Mut gehören zusammen. Amen. Aber wenn du diesen Mut beweist und diese Demut hast, dann hast du die Freiheit. Und um die Veränderung zu schaffen, tatsächlich, brauchst du auch einen Menschen. Hörst du? Ja, ich gehe aber zu Gott. Ich bete doch jeden Tag um Vergebung. Super. Gott wird dir vergeben, ohne Zweifel. Aber wenn du das nicht vor einem Menschen öffnest, dann wirst du sicher zurückfallen in die ganze Masche zurück. Warum? Ja, ganz einfach. Du sollst einen Menschen haben in deinem Leben, bei wem du eine Rechenschaft ablegen kannst. Und das ist wichtig. Nicht viele Menschen müssen wissen von deinem Mist. Nur einer. Okay? Und das soll dein bester Freund sein, dem du auch hundertprozentig vertraust. Oder Freundin, wenn du eine Frau bist. Es braucht Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Aber das lohnt sich und das macht richtig frei. Und David war so ein Mann, der hatte eine Schuld in seinem Leben. Eines Tages saß er auf dem Dach und dann schaute er eine Frau zu, die gebadet hat. Und er hat zu lange geschaut. Okay? Ich sagte, beim ersten Blick ist das kein Problem. Du kannst ja nichts dafür, dass irgendeine Frau so blöd ist, dass sie auf dem Dach badet. Okay? Aber beim zweiten Blick beginnt die Schuld. Und beim dritten und beim vierten, da beginnt, du weißt ja, der Prozess, die Sünde. Und wenn du dich bei dem ersten Blick abwendest, dann hast du meinen Respekt, dann hast du Mut bewiesen, dann hast du auch geistliche Mucks. Aber David hat sich nicht abgewendet und da begann diese Affäre. Und die Frau wurde schwanger. Und das war dann das nächste Problem, weil der Roman wurde dann zum Thriller. Und der Mann musste umgebracht werden. Ihr Mann, der von der Frau, dieser Mann musste dann umgebracht werden. Und dann kam die Ruhe, angeblich. Okay? Und David schwieg über sein Fehlverhalten, über diese Sünde. Ein ganzes Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er so gelebt hat, in seinem Inneren diesen Fake zu haben. In seinem Inneren total abgeschottet sein von Gott. Und er vermied Gottesdienst. Er ging nicht mehr zum Tempel. Er war zu beschäftigt. Der große Mann Gottes. Und dann sagt er in diesem Psalm, ich bekannte meine Schuld. Aber wie kam es? Weißt du, wie das kam? Gott schickte einen Mann. Er hatte einen Mann. Sein Name war Nathan. Der Mann war ein Prophet. Und dieser Mann kam zu David und erzählte ihm eine Geschichte von einem Armen mit einem süßen Schaf. Und das war sein einziger süßes Schaf. Und dieser Mann schlief sogar im Bett mit diesem Schaf. So teuer war das ihm. Und dann kam irgendein Reicher und sagte, hey, gib mir dein Schaf. Ich will mit meinen Kumpeln, mit meinen Freunden hier etwas essen. Und so schlachtete er diesen Schaf. Und David hörte diese Geschichte und wurde total aufgebraucht. Und sagte, weg mit ihm! Der muss sterben, dieser Mann. Und dann zeigte Nathan mit seinem Finger auf David. Sagte, du bist der Mann. Was tat David? Stell dir vor, so ein komischer Mann kommt zu dir und erzählt dir irgendwelche Geschichte und dann sagt, beschuldigt er dich. Aber David ließ es zu. Weißt du, dass wir in unserem Leben solche Nathans brauchen? Aber es ist wirklich sehr schwierig. Und viele Menschen haben keinen Nathan in seinem Leben. Aus zwei Gründen. Erster Grund, wir möchten gar nicht, dass solche Leute in unserem Leben da sind. Wir lassen nicht diese Leute zu, dass sie in unser Leben reinreden. Und zweites Problem, das ist noch größeres Problem, du findest kaum heute Nathans. Du findest heute kaum solche Menschen, die ehrlich zu dir sind und irgendetwas dir wirklich von Person zu Person ins Auge sagen. Die Nathans gibt es heute fast nicht. Die sind vom Aussterben bedroht. Ja, die werden gejagt und vernichtet. Man möchte keinen Nathans haben heute, denn sie werden zu lieblosen Feinden erklärt. Die werden erklärt zu irgendeinem Feind. Und schau mal, wer ist in deinem Leben heute so ehrlich zu dir, dass er dir die Wahrheit geradewegs sagt? Gibt es jemanden? Weißt du, sogar Ehepartner verschweigen manchmal und sind nicht ehrlich. Um des Friedens willen. Ich möchte ja Frieden haben in meiner Familie. Also lasse ich lieber, werde ich nichts sagen. Und das ist ein Problem. Ein Mädchen sagte vor kurzem, ich habe erkannt, dass diese Gemeinde einen echten Glauben hat. Ich habe erkannt, dass hier Wahrheit gesagt wird. Wieso? Weil man dir ins Auge die Wahrheit sagt. Das, was dir nicht so passt, was dir nicht so gefällt. Aber das ist genau das, was auch den Unterschied ausmacht, echt oder fake. Wenn jemand dir ständig nur ums Ohren schmiert, Honig ums Ohren und sagt, schön, alles super, Halleluja, und die ganze Gemeinde nur applaudiert, alles super, alles cool, dann weißt du, hey, da ist irgendwo ein Mist in der Sache. Das ist irgendwas Falsches da drin. Und Nathan sagte zu David, du bist der Mann. Und war das nicht die echte Liebe? Ich sage, das ist die echte Liebe. Wenn man jemandem sagt, das ist die echte Liebe, wo man sagen kann, hey, da ist etwas falsch gelaufen in deinem Leben. Du musst nicht perfekt sein. Amen. Keiner erwartet das von dir. Aber wir möchten frei werden von gewissen Dingen und deswegen müssen wir diese Sachen auch sagen und auch offen bekennen. Und dann musst du das freilegen. Halleluja. Ganz wichtig, du bist so krank wie deine Geheimnisse. Lass uns das Psalm 32,3 lesen. Nächstes Bild. David sagt, Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Weißt du, dass die Geheimnisse krank machen können? Und du bist nur so krank wie deine Geheimnisse. Ein ganzes Jahr hat David diese Schuld getragen und die machte ihn kaputt. Die Schuld macht uns kaputt. Schuld lastet sehr stark auf einen Menschen. Man hat einen Mann erwischt nach einer kriminellen Sache und es war erst nach 15 Jahren. Und als man ihn gefasst hat, dann sagt er, Mensch, bin ich jetzt glücklich. Was, bist du glücklich, im Gefängnis zu sein? Er sagte, ich bin jetzt so glücklich, dass ich endlich die Sache bereinigt haben kann. Dass die Sache jetzt offen ist. Er hatte selbst keinen Mut, sich zu outen, aber man hat ihm geholfen, gezwungen. Das war aber ein bisschen spät. So bist du so krank wie deine Geheimnisse. Und wenn wir was aufdecken, dann wird Gott zudecken. Wenn wir aber zudecken, wird Gott es aufdecken, egal was da passiert ist. Egal was unter deiner Decke passiert ist, Gott wird es aufdecken. Hol auch nicht unter deine Decke noch ein paar Leute und sagst, ja, aber der ist schuld, ah, die ist aber schuld und so weiter. Nein, du wirst davon nicht frei. Wenn du dein Geheimnis luftest, dann und erst dann hast du die Freiheit. Vers 5 und 8 sagt David, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Und er sagt dann weiter, seid nicht wie ein Maultier. Das wird lustig hier. Er sagt, sei nicht wie ein Maultier. Du wirst gezwungen werden. Du wirst an die Wahrheit gezwungen werden, gezogen werden, wenn du es nicht persönlich und freiwillig tust. Und jedes Knie wird sich beugen müssen. Amen. Ob man will oder nicht. Gott sagt, jedes Knie wird sich beugen. Und jede Schuld wird offenbar. Jedes Geheimnis kommt ans Licht. Niemand kommt davon. Also besser, was wir aufdecken, wird Gott zudecken und vergessen. Er wird dir das nicht immer wieder unter die Nase schmieren, wie das die Menschen machen, sondern er wird es vergessen. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist für uns gestorben. Er ist für deine Schuld gestorben. Und deswegen werde ich niemals wegen dieser meinen Schuld zur Rechenschaft gezogen, weil ich habe das bei ihm abgelegt. Ich habe meine Schuld ihm abgegeben und er hat dafür bezahlt. Das ist das nächste Bild, 2. Korinther. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Der Heilige Geist ist hier und ich frage dich, was hast du noch verdeckt in deinem Leben, was vielleicht doch ans Licht kommen muss? Willst du die Veränderung in deinem Leben? Willst du sie wirklich? Dann such nicht nur ein Gebiet, wo du sagst, Gott vergib mir, sondern such auch einen Menschen in deinem Leben, wo du das auch aufdecken kannst, einmal, nicht vor anderen Menschen, nicht vor vielen Menschen, nein, das werden wir nicht verkraften, sondern du sollst einen Menschen haben und dann beginnt dieser Prozess. Du sagst es und du beginnst das Leben mit Jesus und dieser Prozess wird auch sicher zu Ende gebracht. Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass du in den Himmel kommst. Okay, wenn du frei werden willst, beginne dieses Prozess, indem du Sünden bekennst und dann auch mit Jesus weiterlebst. Und dann kommst du sicher da an, wo du sein willst. Und ich will so sehr in den Himmel. Weißt du warum? Weil im Himmel überhaupt keine Fakes sind. Im Himmel findest du keinen einzigen Fake. Da ist alles echt. Absolut. Jeder, der da reinkommt, ist hundertprozentiger Christ. Hundertprozentiger echter Christ. Es werden im Himmel keine Fakes zugelassen. Hurra! Halleluja! Das begeistert mich am Himmel. Hier überall musst du vorsichtig sein. Auf dieser Erde. Du wirst immer wieder Fakes haben und dann später wirst du das feststellen. Nicht gleich. Aber Gott sagt, im Himmel werden keine Fakes sein.